Also müssen wir um 10.30 Uhr am Flughafen sein. Schaffst du es, spätestens um 10 Uhr bei mir zu sein? Ruf bitte an, Eva. Lies die Aufgaben 5 und 6. Jetzt hörst du die dritte Nachricht am Telefon. Mama, hier Leonie. Du glaubst es nicht. Ich habe an einem Radiowettbewerb teilgenommen und gerade eine Reise gewonnen. Die Frage war, liegt Lissabon östlich oder westlich von Madrid? Natürlich weiß ich, dass Lissabon nicht im Osten liegt. Also habe ich sofort angerufen und richtig geantwortet. 2 Flugtickets haben wir und ein Hotelzimmer für 5 Tage. Will unbedingt auch mit dem Schiff nach Madeira. Hurra! Sonne, Meer, Strand, wir kommen. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Mama, hier Leonie. Du glaubst es nicht. Ich habe an einem Radiowettbewerb teilgenommen und gerade eine Reise gewonnen. Die Frage war, liegt Lissabon östlich oder westlich von Madrid? Natürlich weiß ich, dass Lissabon nicht im Osten liegt. Also habe ich sofort angerufen und richtig geantwortet. 2 Flugtickets haben wir und ein Hotelzimmer für 5 Tage. Will unbedingt auch mit dem Schiff nach Madeira. Hurra! Sonne, Meer, Strand, wir kommen!